ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein! Was sagen Sie? Ich kann es nicht! Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen auch in dieser Ausgabe mit einem Hörspiel aus den Archiven. Denn darum geht es hier, um Fundstücke aus den Funkhäusern, Radiospezialitäten, Repertoire-Krimis, die so heute nicht mehr erzählt werden und in Vergessenheit geraten sind. Aber das ist kein Grund, sie nicht zu wiederholen, hier in Kein Mucks. Diesmal haben wir einen ganz erlesenen Radio-Thriller startklar in der Bandmaschine. Wo stammt er her? Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem ersten Programm. Richtig, aus dem alten SFB. Wir reisen knapp 55 Jahre zurück. Willkommen an den Lautsprechern, verehrte Hörerinnen und Hörer in Ost und West. Im Jahr 1970 sendete man noch für ein geteiltes Berlin. Am 29. November brachte der damalige Sender SFB 1 am Abend einen neuen spannenden Funkkrimi. Er hieß Auf Gedeih und Verderb. Genau, Auf Gedeih und Verderb, ein Krimi von Louis C. Thomas. Eine kleine Gangstergeschichte, die sich so richtig toll hochschaukelt. Perfekt und toll besetzt. Und je weniger man mit den Bullen redet, umso besser, verstanden? Diese Stimme hier etwa, die kennen Sie ganz sicher. Na, auf die Moral kommen wir noch zurück, ja? Der Schauspieler der Rolle Fred aus diesem SFB-Krimi, der war damals weniger aus dem Hörspiel, als eher aus dem Synchronstudio bekannt. Wenn ich aber geschnappt werde, das geht auch euch an. Er war eine Stimme, die auf mehreren eher komödiantischen Schauspielern der 60er und 70er Jahre besetzt wurde. Und einer von diesen wurde ein Weltstar. Ja, Sie merken schon, ich mache es spannend. Ich erzähle Ihnen alles ausführlich nach dem nun folgenden Hörspiel. Und natürlich brauchen Sie für das, was Sie in den kommenden 49 Minuten und 38 Sekunden hören werden, keinerlei Vorkenntnisse. Es geht los. Viel Vergnügen. Auf Gedeih und Verderb. Ein Kriminalhörspiel von Louis C. Thomas. Funkbearbeitung. Rolf von Goth. Wo ich dir doch sage, kein Risiko. Ab 7 Uhr abends kein Mensch mehr da. Der reinste Zucker. Wenn das reiner Zucker ist, warum soll ich dann mitmischen? Weil ich einen Kerl brauche, der versteht, einen Tresor zu knacken. Sonst nichts, was? Also erstmal verstehe ich nichts davon. Mein Fach ist autogene Schweißen. Das genügt vollkommen. Hab's ausbaldowert. Der Tresor ist ein Blechschrank, eine Sardinenbüchse. Dreimal hinhalten mit dem Schneidbrenner und das Schloss springt auf. Und hinter dem Schloss, was gibt's da? 200.000 Piepen. Oder gar nichts. Mann, ich sag dir nochmal, es ist todsicher. Sie zahlen ihre Arbeiter alle 14 Tage aus. Am Samstag. Und da dann die Banken geschlossen sind, holen sie den Zaster bestimmt am Tag vorher ab. Die Sache müsste also in der Nacht von Freitag zu Samstag steigen. Interessiert dich wohl langsam, hm? Ehrlich gesagt, Fred, nein. Ist nicht mein Geschäft, das weißt du ja. Sieht man dir direkt schon von Weitem an. Arm, aber ehrlich. Also jeder auf seine Tour. Ich suche mir lieber neue Arbeit. Hast du davon noch nicht genug? Die Schnauze voll, Mensch? Seit Wochen suchst du schon. Muss ich jetzt am Hafen so viele Leute entlassen. Hier dagegen, nach knappen Stunden hast du ein Vermögen verdient. Damit du ja von mir aus ein kleines Geschäft einrichten kannst. Vorgestern sagte Georgette noch zu mir... Also lass Georgette aus dem Spiel. Im Gegenteil. Du hast eine Frau süß wie sonst was. Du müsstest sie verwöhnen, sie rausputzen, ihr das Leben schön machen. Und was bietest du ihr? Ein armseliges Dasein. Ja, guck nur, stimmt genau, armselig. Glaub mir, so eine Gangart hält Liebe nicht lange aus. Also das geht nur uns beide etwas an, verstanden? Oh, ich meine ja nur so. Also ich gehe jetzt nach Haus. Bitte, wie du willst. Trotzdem... Denk noch mal drüber nach. Abend, Liebling. Du bist schon da? Guten Abend, Schatz. Habe ich dich erschreckt? Was hast du gemacht? Ich habe gelesen. Oh, ich möchte schwören, du hast was geschrieben. Nein, nein, glaub mir doch. Oh komm, wie schlecht du lügst, Liebling. Selbst wenn ich nicht gesehen hätte, dass du was unter deine Zeitung geschoben hast, brauche ich dich nur anzusehen. Du verheimlichst mir etwas. Aber nein, ich habe nichts zu verheimlichen. Na dann, heb mal die Zeitung hoch. Nein. Diesen Kommandoton mag ich nicht. Kommandoton? Georgette hebt die Zeitung hoch, wenn du ein reines Gewissen hast. Pierre, es wird dir leid tun. Sehr geehrter Herr Grégoire, ich danke Ihnen für Ihr Angebot, Ich nehme die Stelle als Werbedame zu den von Ihnen genannten Bedingungen gerne an. Es ist mir möglich, gemäß Ihrem Vorschlag meinen Dienst... Siehst du? Ich habe eine Chance, uns zu helfen, und ich ergreife sie. Und jedes Wochenende komme ich ja nach Haus. Und ich? Ich mache so weiter, wie du vorhin so schön gesagt hast. Verbringe die ganzen Tage draußen und warte auf den Zahltag. Auf deinen Zahltag. Na, glaubst du, ich kann sowas? Wenn wir keine andere Wahl haben? Das wäre doch blöd, nur aus was weiß ich für verstaubten Grundsätzen abzulehnen. Grundsätze? Ist das vielleicht normal, dass eine verheiratete Frau mit ihrem Koffer in der Gegend herumzieht? Jeden Abend in einem anderen Hotel pennt, wie ein Reisender. Mit allem, was das mit sich bringt. Aufdringliche, besoffene Kerle in den Lokalen, wo du essen musst und so weiter. Ach, Pierre, du bist einfach ekelhaft. Ich kann doch diesen unverhofften Glücksfall nicht schießen lassen. Außerdem werde ich auf den Rouen sein. In Rouen? Und ich hier, in Le Havre? Nein, das halte ich nicht aus. Es ist doch die einzige Lösung. Das kommt darauf an. Georgette, sag mir die Wahrheit. Wenn ich eine gute Arbeit finden würde, von heute auf morgen, würdest du die Stellung ablehnen? Tja, leider ist das nicht drin. Antworte, würdest du ablehnen? Hast du was in Aussicht? Jawohl. Du weißt, Fred hat überall seine Pfoten drin. Er hat mir versprochen, dass... Er hat für mich was Interessantes gefunden. Also schön, Fred, ich mach mit. Na prima, alter Junge. Aber ich bitte dich nur um eins. Lass es uns so schnell wie möglich hinter uns bringen. Kommenden Samstag sind 14 Tage rum. Freitag muss es also passieren. Übermorgen. Ist das nicht doch ein bisschen überall? Du musst endlich wissen, was du willst. Wenn du schon wieder den Mumm verlierst... Also wenn ich mich zu was entschlossen habe, dann mach ich's auch. Du wirst es nicht bereuen. Freitagabend ist der Geldschrank vollgepfropft mit Penunse. Ist es hier, in der Stadt? Ein Transportunternehmen, direkt im Zentrum von Le Havre. Ja, sag mal, und wie ist es überhaupt... Psst. Nicht so laut. Für sowas muss man doch immer eine Vorbereitung schaffen. Ist alles vorbereitet? Schon lange. Hab sogar einen Plan gezeichnet hier. Pass auf. Sieh mal. Hier der Boulevard Strasbourg. Das ist die Vorderfront. Dieses Viereck hier ist das Gebäude. Und hier das, ja? Das dahinter ist ein Hof, der an einer Sackgasse grenzt. Genau gegenüber von der blinden Giebelwand. Keinerlei Risiko, dass uns einer sieht. Wir brauchen bloß über die Mauer zu klettern. Und sie ist nur 2 Meter hoch. Erstmal im Hof. Haben wir es schon geschafft. Ja, und das Gebläse, ich hab keins. Zerbrich dir nicht den Kopf. Wir finden alles im Hause. Och, was redest du da? Sieh her, hier, hier. Die Garage mit dem Lastwagen. Und da eine Reparaturwerkstatt mit allem, was wir brauchen. Mit allem, was wir brauchen. Kapiert? Was denn? Auch ein autogener Schweißbrenner? Ja, das ist ja das Schöne daran. Die Herren liefern uns auch noch das Gerät. Wir schaffen es ins Büro. Du zündest dein Gebläse an und... Brauchst du noch lange? Eine Minute vielleicht. Deine Minuten sind verdammt lang. Hast du etwa Schiss? Mach los, Mann, ein bisschen Dalli. Nur noch einen Zentimeter, knapp einen halben. Da, jetzt ist es passiert. Du kannst das Ding aufmachen, aber Vorsicht, die Tür glüht. Die Tasche, schnell! Mensch, die hast du doch! Ach ja, ich weiß schon nicht mehr, was ich tue vor Aufregung. Hier, hier, halt sie auf, komm. Ich stopfe die Scheine rein. Mann, wie viel wird das sein? Zählen kommt später auf jeden Fall. Psst, psst, psst, psst. Ist was? Da geht doch jemand durch die Garage. Er kann dann um die Zeit kommen. Keine Ahnung. Hör doch mal. Psst. Da kommt einer. Schnauze. Ist da jemand im Büro? Jetzt sitzen wir in der Falle. Rühr dich nicht. Bleib hinter der Tür. Mein Fred, leg den Schraubenschlüssel weg. Ist da jemand? Das war nicht ausgemacht, Fred. Was willst du denn, er oder wir? Mach bloß kein Drama draus, er ist nicht tot. Aber vielleicht ist er's. Vielleicht ist es ein Schädel. Ach, was? Ich hab ihn nur betäubt. In 10 Minuten kommt er zu sich und macht das ganze Viertel verrückt. Wir dürfen hier nicht verschimmeln. Los, komm! Da, die Garagentür. Der Kerl hat sie aufgelassen. Umso besser. Gehen wir da raus. Warte, nimm die Tasche und geh raus. Ich hab hier noch was zu tun. Na, was denn? Quatsch nicht lange. Warte an der Kreuzung auf mich. Ich komm mit nach. Los und mach doch schon. Hau ab. Also gut, aber beeil dich. Es So, das haben wir. Ging schnell, was? Was hast du da drin auch gemacht? Ach, kümmere dich nicht drum, alter Junge. Ist vorbei. Uns kann nichts mehr passieren. Fred, sag mir, was du gemacht hast, sonst gehe ich keinen Schritt weiter und behalte die Tasche. Also, Mann, wenn du es durchaus wissen willst. Ich habe ein Streichholz angezündet. Ein Streichholz? Ganz zufällig stand ein Kanister Benzin drunter. Du hast das Haus angezündet? Bei den Lastwagen und dem Benzinvorrat geht in 5 Minuten alles hoch wie eine Fackel. Da bist du denn wahnsinnig? In dem Feuer verschwindet alles, mitsamt dem Blechschrank. Kein Aas kommt auf die Idee, dass er geklaut wurde. Und wenn nichts geklaut wurde, sucht man auch nicht nach Tätern. Aber der Mann! Mach jetzt bloß nicht den Gefühlsklauen! Wir können ihn doch nicht verkokeln lassen! Los, wir hauen ab! Nein, das nicht! Das mache ich nicht mit, Fred! Komm, sage ich dir, sonst schnappen sie uns das! Lass mich los! Sowas kriege ich nicht fertig! Ich muss dahin, nimm die Tasche und lass mich los! Mensch, bist du wahnsinnig! In 5 Minuten ist hier die Hölle los! Und du gehst auch dabei drauf! Lass mich, verflucht! Ich will da rein! Überleg dir es, das viele Geld! Behalt dein verdammtes Geld! Lass mich los! Na schön! Wenn du durchaus den Heiligen spielen willst! Mach's gut! Ich ziehe Leine! Sind Sie die Ehefrau des Opfers? Nein, ich bin Frau Perrue. Mein Mann war es, der Herrn Messier aus den Flammen geholt hat. Eine schöne, eine mutige Tat. Er hätte dabei leicht selbst ums Leben kommen können. Ich bin übrigens Polizeiinspektor Vernier. Na, zum Glück hat er nur geringe Brandverletzungen. Herr Messier hat mehr abbekommen. Er ist von den Einbrechern am Kopf verletzt worden. Ja, er schuldet Ihrem Mann großen Dank. Als man ihm im Krankenhaus alles erzählt hat, wollte er durchaus, dass man ihm das gleiche Zimmer mit Pierre legt. Er ist jetzt außer Gefahr. Ja, ich weiß. Der Arzt hat gesagt, ich könnte mit beiden reden. Ich weiß nicht, ob Sie schlafen. Ich werde mal nachsehen. Ich sage Ihnen gleich Bescheid. Bitte sehr. Pierre, bist du wach? Bist du es, Liebling? Sprech leise. Marseille ist eingeschlafen. Ein Polizeiinspektor ist da. Er will euch sprechen. Polizei? Warum? Na, wegen alledem. Die Brandstiftung, der Einbruch. Darf ich ihn reinkommen lassen? Ja, aber er soll keinen Krach machen. Ja. Kommen Sie rein, Herr Inspektor. Herr Messi schläft zwar, aber mein Mann ist wach. Meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Perrue. Sie haben großen Mut bewiesen. Reden wir nicht davon. Gut. Reden wir also von den Tatsachen, wenn es Ihnen recht ist. Wie ist das alles passiert? Ganz einfach. Ich ging über den Boulevard Strasbourg nach Hause. Die Garagentür stand halb offen. Ich dachte, da ist doch Licht. Ich gehe näher ran und entdecke das Feuer in der Garage. Ja, und dann war mir, als ob ich schreien höre. Da bin ich hineingerannt und fand Herrn Marseille, wie er sich mühsam auf den Boden wegschleppte. War denn niemand anderes da? Nö. Ich habe Marseille dann auf den Rücken genommen. Als ein brennender Balken herunterfiel, hat er ihn auf die Schulter bekommen. Er hat mich sozusagen geschützt. Sie haben ihm das Leben gerettet. Dann sind Sie auf der Straße angekommen und haben trotz Ihrer Verbrennungen noch die Kraft gehabt, die Feuerwehr zu alarmieren. Der Feuermelder war ja gleich gegenüber. Ich habe die Scheibe eingeschlagen und dann... Ja, dann bin ich im Krankenhaus aufgewacht. In dem Bett hier. Sie sehen, da ist nichts Außergewöhnliches dran. Bescheiden auch noch. Oh, wir haben Sie geweckt, Herr Messi. Ah, ganz und gar nicht, Georgette. Herr Messi, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Hör zu, Herr Doktor. Das ist kein Doktor, das ist ein Polizeiinspektor. Ah, ein Inspektor. Sind Sie da wegen dem Einbruch? Ah, wenn ich diese Schweinehunde zu fassen kriege. Waren es mehrere? Na, mindestens 2. Ich habe sie im Büro flüstern hören. Gesehen haben Sie keinen? Dazu war keine Zeit. Es war dunkel und der Schlag, den ich da auf den Dötz bekommen habe... Ich habe zwar 100 Sterne gesehen, aber heller ist es davon auch nicht geworden. Haben Sie Schmerzen? Diese verdammte kaputte Schulter. Sie ist ganz hübsch ramponiert, was? Und für immer. Mit der Zeit kommt es wieder in Ordnung. Nicht nötig, mir die Pille zu vergolden. Heute Morgen habe ich genau gehört, was der Medizinmann der Schwester ins Ohr flüsterte. Einen Laster werde ich nie mehr fahren können. Da Sie gerade beim Thema sind, Sie sind Fahrer in dem Transportunternehmen und haben Ihren Lastwagen gegen 7 Uhr abends wieder eingestellt. Warum sind Sie eigentlich mitten in der Nacht noch einmal zur Garage gekommen? Immer neugierig bei der Polizei, was? Ja, das liegt in unserem Beruf. Das war vorher nicht meine Absicht. Aber wie ich nach Hause kam, ich bin alter Junggeselle, esse auswärts und so. Ja, und nach dem Essen streife ich gern ein bisschen durch die Stadt. Wie ich also zu Hause ankomme, stelle ich fest, dass ich meinen Wohnungsschlüssel im Lastwagen habe liegen lassen. Den Schlüssel zur Garage besaßen Sie? Ich habe ihn von Cousy geholt, dem Werkmeister. Er wollte gerade zu Bett gehen. Ich sollte ihn auf dem Rückweg in seinen Briefkasten werfen. War die Garagentür abgeschlossen? 2-mal rum. Also müssen die Einbrecher von hinten eingedrungen sein. Die Hofmauer ist kein Hindernis. Bestimmt kannten sie die Örtlichkeiten. Sie wussten auch von der Existenz des Geldes, das für die Auszahlung bestimmt war. Das war für niemanden ein Geheimnis. Wie viel ist gestohlen worden? 80.000 Francs. Der Sachschaden ist weit größer. Zum Glück sind Sie zur rechten Zeit gekommen, Herr Perreux, um die Feuerwehr zu alarmieren, denn sonst... Sonst wäre ich gebraten worden wie ein Hähnchen. Diese Kerle müssen ja wirklich Schweinehunde sein. Vielleicht war es auch nur ein Unfall. Denkste. Auf jeden Fall sollte es für die Einbrecher verflixt schwierig sein, einen Unfall glaubhaft zu machen. Ich meine, vielleicht sind sich die Leute nicht über die Folgen klar gewesen. Das ist reichlich nachsichtig von Ihnen, Herr Perreux. Heldenhaft. Bescheiden und nachsichtig auch noch. Wenn einer Feuer legt und genau weiß, dass ein Mensch dabei umkommt, ja, wenn er auch noch in Kauf nimmt, dass ein ganzes Stadtviertel in Brand gesetzt wird, sowas empört Sie nicht? Es gibt immer mildernde Umstände, wenn man sich die Mühe macht, danach zu suchen. Na hör mal, Pierre, diese Halunken sind doch Ungeheuer. Also die verdienen wirklich kein Mitleid. Ich nehme als sicher an, die Tat geschah vorsätzlich. Wir haben eine Menge Fingerabdrücke gefunden. Da die Einbrecher offensichtlich keine Handschuhe getragen haben, haben sie sich darauf verlassen, dass alle Spuren vom Feuer vernichtet werden. Fingerabdrücke? Glauben Sie, man kann damit die Täter feststellen? Wenn sie in der Kartei stecken, ja. Das heißt, wenn wir ihre Fingerabdrücke schon haben von der früheren Sache. Andernfalls wäre das schon sehr viel schwieriger. Brandstiftung mit Mordversuch. Sowas kann sogar lebenslänglich antragen. Oh, wenn Sie sie haben, Herr Inspektor, wäre ich gern für 5 Minuten allein mit Ihnen. Da würde der Staat den teuren Unterhalt sparen. Diese Schweine, diese... Immer diese verdammte Schulter. Tja, ich will Sie da nicht länger stören. Wenn Sie wieder auf den Beinen sind, kommen Sie zu mir, um Ihre Aussagen zu protokollieren, ja? Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Frau Perreux. Ich begleite Sie hinaus, Herr Inspektor. Dankeschön. Sag mal, Pierre. Hey, Pierre, hörst du? Was? Was ist los? Träumst du? Entschuldige, ich habe an etwas anderes gedacht. Was willst du? Ich wollte dir nochmal danken, mein Junge. Anständige Kerle wie du, das tröstet ein bisschen darüber hinweg, dass es so viele Scheißkerle gibt. Vielleicht bin ich gar nicht so anständig. Halt den Rand, ja? Wir kennen uns noch nicht lange, aber das weiß ich. Wir werden gute Kumpels. Was sag ich Kumpels? Also, große Worte kann ich nicht machen. Bei uns beiden heißt's von jetzt ab, wie sagen die feinen Pinkels, auf Gedeih und Verderb. Ach, Mann. Na, also das müsstet ihr mal sehen. Ein Haufen Journalisten sind unten, wollen Fotos machen von euch beiden. Nein, nein, nein, also keine Pressefritzen und keine Fotos. Mir liegt nichts an so einer blödsinnigen Reklame. Wieso blödsinnig? Damit mich jeder wiedererkennt. Ich meine, damit sich jeder nach mir auf der Straße umdreht. Nee, nee, nee, danke. Aber wenn man von dir spricht, hilft dir das vielleicht Arbeit finden. Du hast keine Arbeit? Was bist du denn vom Beruf? Oh, nichts Genaues. Ich würde alles annehmen. Aber du hast doch einen Beruf, einen richtigen Beruf, Pierre. Es hat keinen Zweck, davon zu reden. Warum denn nicht? Außer es ist ein Geheimnis. Bist du ein Spion? Was für ein Quatsch. Schweißer ist er. Ich war am Hafen beschäftigt. Sie setzen massenweise Leute raus seit einiger Zeit. Na, und gerade wie ein Freund ihm eine Arbeit vermitteln will, da kann er sich nicht rühren. Langweile Maurice doch nicht mit sowas. Im Gegenteil, das bringt mich auf einen prima Gedanken. Ich lebe ganz allein wie ein alter Tagelöhner. Vielleicht wär's gar nicht so dumm. Na was denn? Sie machen mich neugierig. Darüber reden wir später mal. Wenn ihr im Dreck sitzt, Maurice wird der Letzte, der euch drin lässt. Dieser Maurice hat doch wirklich die reinste Pferdenatur. Ein Loch im Kopf, die Schulter kaputt und er sitzt schon den ganzen Tag im Garten rum. Und ich dagegen komme kaum aus dem Krankenzimmer raus. Ich habe am wenigsten abgekriegt und brauche am längsten. Nicht gerade schmeichelhaft für mich. Was bildest du dir da wieder ein? Du, Schatz, du bist eben du. Mach dich nicht schon wieder so klein. Du bist eben empfindlicher, wenn du willst. Empfindlicher? Ach, lass das doch, Georgette. Was hast du denn bloß? Neulich Abend, als du losgezogen bist, um dich mit Fred zu treffen, da warst du direkt geschwollen vor Mut. Und jetzt? Ah ja, übrigens, was ist mit der Arbeit, die Fred dir beschaffen wollte? Nichts, hat nicht geklappt. Na, hoffentlich habt ihr euch nicht gestritten. Warum sollen wir uns gestritten haben? Er ist doch erstaunlich, dass er dich nicht im Krankenhaus besuchen kommt. Die Zeitung schreiben ja, über dich. Vielleicht hat er sie nicht gelesen. Dann sollte man es ihm aber sagen. Na, zu was? Aus Freundschaft, ihr wart doch so dick miteinander. Ach, dick ist doch zu viel gesagt. Ich hatte ihn zufällig getroffen, als ich mal wieder unterwegs war nach Arbeit. Arbeit, das ewige Problem. Gröble nicht darüber nach. Maurice scheint ja eine Idee zu haben. Hat er dir schon mehr gesagt? Na, nicht mehr als dir. Wo wohnt er denn? Maurice? Ach mein Gott, Fred natürlich. Lass mich doch in Ruhe mit deinem Fred. Interessiert er dich vielleicht? Aber Pierre. Also reden wir nicht mehr von Fred, einverstanden? Wie du willst. Mir war nie sympathisch. Schon die Narbe über seiner Nase, Alter. Ach, entschuldige, Liebling. Ich bin manchmal so grob. Du musst verstehen, meine Nerven. Sicher habe ich doch was abgekriegt. Innerlich, meine ich. Naja. Wo steckt denn Maurice eigentlich? Na, ich glaube, er spricht gerade im Garten den Vertreter der Versicherung von seiner Firma. Oder mit dem Polizeiinspektor. Was denn, ist der schon wieder da? Ja, der geht ein und aus. Ah, da kommt ja Maurice. Hey Kinder, eine gute Nachricht. Hat man die Verbrecher gekriegt? Das ist eine andere Geschichte. Der Inspektor hat mir heute früh gesagt, vielleicht ist er ihnen auf der Spur. Was für eine Spur? Ja, er wollte noch nichts sagen. Die gute Nachricht ist etwas anderes. Ihr wisst, na und wenn ihr es nicht wisst, dann sage ich es euch jetzt. Mein Chef war hochversichert gegen Feuer. Gebäudematerial, Lastwagen, das ist ein toller Batzen. Wenn alles verbrannt wäre, hätte die Versicherung für mehr als 2,5 Millionen aufkommen müssen. Ja, da nun aber die Feuerwehr schnell eingegriffen hat, beträgt der Schaden kaum 100.000. Und diesen Erfolg, wem ist der zu verdanken? Na, Pierre! Jawohl, mein Junge, dir. Dir verdankt die Versicherung ein Vermögen. Und darum, halte ich fest, hat der Verwaltungsrat beschlossen, na was, dir 10.000 als Belohnung auszuzahlen. 10.000? Hörst du, Pierre, 10.000? Ich will nicht. Pierre! Der ist tatsächlich verrückt. Verrückt oder nicht, ich lehne es ab, auch nur einen zu anzunehmen. Schatz, was ist mit dir los? Was ich getan habe, habe ich nicht für Geld getan. Gut, gut. Lassen Sie ihn in Ruhe, Schorschett. Meine gute Nachricht, die ist noch nicht zu Ende. Das heißt, für mich ist auch was dabei. Ihr wisst, dass ich wegen meiner Schulter nie wieder einen Lastwagen fahren kann. Der Versicherungsarzt hat es festgestellt, gestern Nachmittag aufgrund der Untersuchung und all diesem Klimbim. Wenn das deine gute Nachricht ist. Ausreden lassen. Man bietet mir 5.000 Entschädigung. Und Sie haben natürlich zugesagt. Ich bin doch nicht verrückt. Und nun mein Vorschlag, den ich mal angedeutet habe. Hört gut zu, ihr zwei. Wir hören zu. Du und ich, wir können unseren Beruf nicht ausüben. Erster gemeinsamer Punkt. Zweiter gemeinsamer Punkt, du hast mir das Leben gerettet. Schon wieder. Gut, ich lass das. Dritter gemeinsamer Punkt, wir sind Freunde geworden. Dagegen wirst du doch wohl nichts sagen. Mensch, Maurice, was soll denn das bloß alles, das Geschwafel? Warum nicht alles zusammenschmeißen, was wir haben? Das Gute, das Schlechte. Und zusammen was von vorne anfangen. Ich glaube nicht, dass ich dir damit was schenke. Ohne dich könnte ich meine Absicht überhaupt nicht durchführen. Ich brauche dich. Und auch sie brauche ich, Georgette. Wozu? Sag sie schnell. Ich habe alte Freunde. Die haben dicht bei Le Havre ein Gasthaus. An der Felsenküste von Octeville. Kein Luxuslokal, nein. So eine Art durchgehend warme Küche mit 3 Zimmern in der ersten Etage. In der schönen Jahreszeit lassen die sich gut vermieten. Meine Freunde sind alt. Sie möchten sich vom Geschäft zurückziehen. Würden Sie ihnen das Geschäft überlassen? Für 50 oder 60.000, ganz sicher. Was würdest du davon halten, wenn wir uns zusammentun? Hey, Pierre, antworte, alter Maulesel. Und du würdest das Geld einbringen? Ach, du hast eine 10.000 Belohnung. Wenn du noch immer Bedenken hast, sage ich dir noch einmal, ich brauche euch beide. Mit der Küche und der Wirtschaft würde ich genug zu tun haben. Denk an Georgette, Pierre. Wollt ihr weiter so dahinwursteln wie bisher? Sag ja. Sag doch ja, Schatz. Naja, ich sage nicht nein. Bravo. Einen Kuss, mein Schatz. Und Ihnen auch, Maurice. Na dann hinein in meine Arme, mein Kind. Oh lala. Und wieder diese verdammte Schulter. Ich stehe an meinem Tresen und spül die Gläser rein. Sie droht mir mit dem Besen, will aufgespült. Guten Morgen, Maurice. Oh. Immer bei guter Laune? Ach, einfach, weil ich das Leben schön finde, seitdem wir das Gasthaus übernommen haben. Sie nicht? Waren das nicht herrliche 6 Monate bisher? Oh doch. Pierre sieht auch immer frischer aus. Das verdanken wir Ihnen. Ach, keine Bierreden. Wo steckt er, Ihr Pierre? Er hat gerade die Kästen mit leeren Flaschen auf den Lieferwagen geladen. Ich wollte ihm Bescheid sagen. Ich gehe gleich hin. Spülen Sie die Gläser zu Ende? Ja, sind ja kaum noch welche übrig. Was für ein Glück, dass ich mit dieser verdammten Schulter wenigstens den Lieferwagen auffahren kann. Vergessen Sie nicht, bei der Wäscherei mit ranzugehen. Wird nicht vergessen. Bis nachher. Guten Tag, Georgette. Fred. Na, das ist eine Überraschung. Man möchte meinen, ihr habt mich schon vergessen. Oh, glauben Sie das nicht. Gestern noch habe ich mit Pierre von Ihnen gesprochen. Da hätten mir die Ohren klingen müssen. Sie werden doch nichts Schlechtes über mich gesagt haben. Schlechtes? Nö. Wir fragten uns, was wir Ihnen wohl getan haben, dass Sie uns so einfach fallen lassen. Und wie denkt er darüber, Pierre? Er sagte, Sie würden sicher irgendwie beschäftigt sein. Damit hat er verdammt recht. Trotzdem bin ich froh, dass ich ihn endlich beglückwünschen kann, Ihren Helden. Was denn? Sie haben gewusst? Ich habe die Zeitungen gelesen. Leider war ich am Tag seiner Heldentat unterwegs nach Marseille, um ein großes Geschäft abzuschließen. Und gestern bin ich erst zurückgekommen. Darum bin ich erst heute da. Ach, jetzt verstehe ich. Ach, glauben Sie ja nicht, dass Pierre etwa böse ist? Was hat er also über mich gesagt? Na, um ehrlich zu sein, Pierre ist empfindlich. Sie wollten ihm doch Arbeit. Es scheint ihm nicht zu passen, dass ich von Ihnen spreche. Er hat mir direkt den Mund verboten. Ja, vielleicht hat er mich für einen Sprüchemacher gehalten. Nun, wir werden uns aussprechen. Wo ist er denn, der gute alte Pierre? Ich rufe ihn. Pierre! Pierre! Ja! Rat mal, wer da ist! Na, das wird vielleicht eine Überraschung für ihn werden. Na, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Was gibt's? Sieh mal. Besuch. Na? Tag, alter Junge. Was freue ich mich, dich zu sehen. Du weißt über alles Bescheid aus den Zeitungen. Er war unterwegs, darum konnte er nicht ins Krankenhaus kommen. Sehen Sie ihn doch nur an, Fred, er kann es überhaupt nicht fassen. Na? Du? Da bist du sprachlos, was? Dann sag doch was. Das ist doch kein Grund mehr, übel zu nehmen. Er war doch unterwegs. Und nun sag doch was. Ja, ja. Wie geht es dir? Bestens. Wirklich. Was für eine Freude, dich wiederzusehen. Du musst mir einen Haufen zu erzählen haben. Essen Sie heute Abend mit uns? Fred hat vielleicht noch in der Stadt zu tun. Oh, durchaus nicht, durchaus nicht. Sie nehmen also an? Ja. Wir werden Sie mit Maurice bekannt machen. Das ist der feinste Kerl von der Welt. Nun dräng ihn doch nicht so, Georgette. Du siehst doch, Fred hat keine Lust zu bleiben. Aber doch, alter Junge, dazu bin ich hierher gekommen. Nicht, um mich einladen zu lassen, aber ich habe mir gesagt, ein paar Tage ausspannen wird mir gut tun. Hast du die Absicht, dich hier einzuquartieren? Gegen Bezahlung, selbstverständlich. Ihr nehmt doch wohl Gäste auf. Im Winter oder? Nicht. Kein Mensch ist da, es ist zu ungemütlich. So verjagt er nun den einzigen Kunden. Was ich vor allem suche, ist Stille. Völlige Ruhe. Hauptsache, ich habe ein Bett und einen Waschtisch. Wir werden Ihnen morgens warmes Wasser raufbringen. In Bezug auf die Küche verlassen Sie sich getrost auf mich. Und was den Preis angeht, dann werden wir... Vollkommen Nebensache. Ich spreche mit Pierre drüber, während Sie mein Zimmer zurechtmachen. Wenn Sie so nett sein wollen. Ja, ich gehe sofort. Haben Sie keinen Koffer? Aber ja doch, ich habe ihn in der Gartenlaube gelassen. Aber nein. Machen Sie sich nicht die Mühe. Ich trage ihn nachher selbst drauf, wenn mein Zimmer fertig ist. Ja, dann laufe ich jetzt und richte es. Ich gebe Ihnen das Schönste mit Blick aufs Meer. Wunderbar. Was ist in dich gefahren? Was soll das? Das ist doch klar. Ich werde mich hier für ein paar Tage einrichten. Du hast hier nichts zu suchen. Nimm deinen Koffer und verschwinde. Ich werde Georgette schon irgendwas erzählen. Oh, der Herr teilt mir Befehle. Hör zu, Fred. Du hast gehabt, was du wolltest. Du hast das ganze Geld behalten. Mir ist das wurscht. Ich habe einen Strich darunter gezogen. Verstehst du? Ich will nichts, absolut nichts mehr damit zu tun haben. Weil der Herr den Helden gemimt hat, spuckt er jetzt auf seine alten Kumpels. Wir haben nichts mehr miteinander gemein. Oh. Das wäre zu einfach. Wir haben uns gemeinsam die Hände dreckig gemacht. Versuch nicht, das zu vergessen. Was willst du eigentlich? Geld? Dein Geld ist mir Schnurz. Alles, was ich will, ist ein stiller Platz, um mich schön zu erholen. Noch einmal ganz ruhig. Ich bitte dich, geh woanders hin. Stille Gasthöfe gibt's genug in der Gegend. Und ich sage nein. Ich brauche ein Versteck. Ein Versteck, kapierst du endlich? Du wirst gesucht? Von der Polizei? Sieh da. Wachst du endlich auf? Sprich dich gefälligst aus, statt um den heißen Brei herumzuquatschen. Mhm. Klingt schon besser. Erstmal ist es deine Schuld, wenn die Polypen hinter mir her sind. Was, meine? Genau. Hättest du den ganzen Kram abbrennen lassen, wäre nie einer auf einen Einbruch gekommen. Ich hatte dir gleich gesagt, kein Einbruch, keine Einbrecher. Im Dreck sitze ich jetzt seinetwegen. Und ausgerechnet hier willst du dich verstecken? Mhm, weil es der Ort ist, an den man zu allerletzt denkt, wenn man mich suchen will. Kannst du dir doch vorstellen, das Haus des Opfers und des Helden. Und wenn ich es ablehne, dich aufzunehmen? Einen Gast aufzunehmen, einen alten Kumpel? Mit welcher Ausrede? Dein Freund, der Maurice, der wird's nicht verstehen. Georgette auch nicht. Außer es ist dir lieber, ich kläre sie auf, deine Georgette. Wenn du das tust... Nein. Reg dich doch nicht auf. Ich habe kein Interesse daran, sie in die Sache reinzuziehen, wenn du vernünftig bist. Wie lange willst du bleiben? Nur ein paar Tage. Nur so lange, bis ich alles vorbereitet habe, um ins Ausland zu gehen. Hm? Einverstanden? Also dann, hol deinen Koffer. Na, endlich. Und vergiss bloß nicht, wenn ich zufällig in Schwierigkeiten gerate. Du steckst mit drin. Bis zum Hals. Ein extra feiner Absinthe, wie Sie ihn gern haben, Fred. Ich spendiere ihn. Sie verwöhnen mich. Pierres Freunde sind meine Freunde. Ich möchte nur, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Um das festzustellen, hätte ich doch nicht eine Woche gebraucht, leider. Haben alle guten Dinge mal ein Ende. Ja. Ah, Sie wollen uns schon verlassen? Ja, es kommt darauf an. Ich erwarte einen Anruf aus Le Havre. Großartig, Ihr Absinthe. Ach, wenn man weiter nichts brauchte als einen Absinthe, um einen Menschen glücklich zu machen. Sagen Sie mal, Sie sind doch auch ein Freund von Pierre. Finden Sie nicht, dass er augenblicklich sehr schlecht aussieht? Nein. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Seit ein paar Tagen ist er, wie soll ich sagen, unruhig, merkwürdig. Er geht bei jeder Kleinigkeit in die Luft. So ähnlich war er, als wir uns kennenlernten. Ja, damals hat er noch einen Grund, er war arbeitslos. Ja. Und dann vor allem die Sache mit mir. Er ist ein Gefühlsmensch. Ja, wem sagen Sie das? Oh, es gibt nicht viele, die getan hätten, was er getan hat. Ein großartiger Junge. Ja, ja, stimmt, genau. Und außerdem ehrlich und treu. Da ist er ja gerade, unser Held. Wer ist der von mir? Wir sagten gerade, dass Jungs wie du... Oh Gott, wärmt das doch nicht wieder auf ihr beide, ja? Ich habe die Schnauze voll, immer und immer wieder denselben Käse zu hören. Werde doch nicht gleich wütend. Das ist doch wirklich zum Kotzen. Jedem, der hier reinkommt, erzählst du diese Scheißgeschichte von A bis Z. Du bist ein guter Kerl. Und ich kann nicht das Gegenteil behaupten. Es steht mir bis hier, ein guter Kerl zu sein. Würdest du vielleicht lieber einer von den Burschen sein, die den Brand gelegt haben? Was? Wenn ich die doch mal in die Finger kriegte, dass die Polizei die noch nicht hat... Das macht mich ganz trübsinnig. Sie haben wohl eine ganz schöne Wut auf die Kerle, was? Diese Schurken. Ich wünschte, ich hätte nur einen von ihnen hier vor mir. Er würde eine verdammt hässliche Viertelstunde durchmachen. Und zwar seine letzte. Na, alles in allem sind Sie doch gar nicht so schlecht davongekommen. Hier geht's doch um ganz was anderes. Tollwütige Hunde, die beseitigt man. Und wenn es mein eigener Vater oder Bruder wäre, ich hätte kein Mitleid. Auch nicht... Wenn es Pierre wäre? Fred, halt die Schnauze. Aber, dass ich mal einen Witz machen? Halt die Schnauze, sag ich. Wenn du durchaus Streit haben willst mit mir, dann kannst du ihn gerne haben. Du siehst doch, dass er bloß Spaß macht. Augenblick. Hallo? Ja, er ist da. Ich gehe mit ihm. Fred, ja? Ihr Telefonanrufer. Ja, ich komme schon. Sag mal, mein Junge, ich will dich ja nicht kränken, aber dir geht doch aber auch alles verdammt gegen den Strich in den letzten Tagen. Merkwürdig, wie schlecht du immer gelaunt bist. Stimmt was nicht mit Georgette? Was hat Georgette damit zu tun? Ich weiß ja nicht. Ich versuche nur zu verstehen. Kümmere dich um das, was dich angeht, und alles ist in Ordnung. Gut, gut. Wenn du unbedingt Krach brauchst, mit mir kriegst du keinen. Ich gehe in den Keller runter. Gespräch beendet. Wo wollen Sie hin? Ich lasse Sie mit Pierre allein. Versuchen Sie ein bisschen, ihn zu beruhigen. Was ist los? Was hast du mit Maurice? Jetzt pass mal genau auf, Fred. Wenn du noch ein einziges Mal mit diesem Scheißspiel von vorhin anfängst, dann nimmt es ein böses Ende. Je eher du machst, dass du hier wegkommst, umso besser. Wo ist Maurice hingegangen? In den Keller. Ja, hörst du eigentlich, was ich dir sage? Leider kein Gedanke daran, dass ich fortgehe. Wenigstens nicht gleich. Du hast mir aber versprochen... Der Anruf eben ändert alles. Übrigens muss ich mit dir reden. Nicht hier. Ich erwarte dich nach dem Essen auf meinem Zimmer. Also, was willst du von mir? Na, endlich bequemst du dich. Seit einer Stunde warte ich. Ich habe Maurice geholfen, den Lieferwagen beladen. Was war denn das für ein Anruf? Der Anruf von einem Saukerl, dem ich das eines schönen Tages heimzahlen werde. Maurice, mach erstmal die Tür zu. Maurice, wo stecken Sie? Ach, du bist da. Entschuldigen Sie, Fred. Mach doch nichts. Ich bin schnell raufgekommen. Ratet mal, wer da ist. Inspektor Bernier. Bernier? Naja, du weißt doch, der Polizeiinspektor, der damals im Krankenhaus gewesen ist. Vielleicht hat er was Neues. Hat er Ihnen das gesagt? Nein, er hat nur nach Maurice gefragt. Ich dachte, er wäre hier oben. Maurice ist in die Stadt gefahren. Pech. Aber wenn der Inspektor was Neues weiß, ich werde versuchen, es rauszukriegen. Warten Sie mal. Es ist besser, wenn Pierre geht. Sicher. Also Sie auch, wenn Sie wollen. Nicht gleich. Ach, weil Sie gerade da sind. Ich habe Ihnen etwas zu zeigen. Was soll das? Gerne, aber der Inspektor wartet. Sie werden doch einen Augenblick Zeit haben, nicht? Pierre geht ja zu ihm. Kommen Sie doch mal her. Wenn Sie Wert darauf legen. Nur eine Minute. Und du, Pierre, wo wartest du noch? Geh runter. Verdammt nochmal. Soll ich Georgette vielleicht was erzählen? Gut. Ich gehe schon. Und je weniger man mit den Bullen redet, umso besser, verstanden? Guten Tag, Herr Inspektor. Guten Tag, Herr Perreux. Wie geht's Ihnen? Sehr gut, danke. Meine Frau hat mir gesagt, sie wollte Maurice sprechen. Leider ist er nach Le Havre gefahren, Lebensmittel holen. Schade. Die Neuigkeiten, die ich bringe, hätten ihn sicher interessiert. Neuigkeiten? Über wen? Zumindest über einen der Täter. Haben Sie ihn? Noch nicht, aber es wird nicht mehr lange dauern. Ich habe gute Aussichten. Haben Sie von dem Verbrechen in der Rue Picot gehört, vor 14 Tagen? Ein Matrose ermordet durch einen Messerstich. Mädchen- oder Spieleraffäre. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Man hat die Fingerabdrücke des Mörders auf dem Messergriff und ich glaube, ich hatte es Ihnen damals gesagt, die Einbrecher hatten auch welche auf dem Geldschrank hinterlassen. Ja, ich erinnere mich. Die Abdrücke von dem einen sind identisch mit denen auf den Messern. Das ist der Zusammenhang. Der Mörder des Matrosen ist auch einer der Einbrecher. Und kennt man seinen Namen? Verlangen Sie nicht zu viel. In der daktyloskopischen Kartei haben wir ihn leider nicht. Dagegen haben wir eine genaue Personalbeschreibung. Mehrere Zeugen haben ihn aus dem Haus gehen sehen, wo das Opfer wohnte. Sein Steckbrief ist überall ausgehängt. Bahnhöfe, Flugplätze, Grenzübergänge, Häfen. Alles ist für ihn gesperrt. Unmöglich auch für ihn, in einem Hotel abzusteigen. Mit einer solchen markanten Narbe im Gesicht, in Kreuzform über der Nasenwurzel. Nein, das Wild ist umstellt. Tja, wenn die Verbrecher schlau wären und sich ruhig verhielten, nachdem ihnen ein Ding geglückt ist, säßen sehr viel weniger im Gefängnis. Aber immer juckt das Geld in den Fingern und dann folgt bald der nächste Akt. Ich werde Maurice Bescheid sagen, wenn er kommt. Ja, gerade ihn hätte ich gern gesprochen, wegen einer Bestätigung gewissermaßen. Denken Sie etwa, dass er ihn erkennt? Nein, die Situation, in der Herr Mercier war, schließt das ja von vornherein aus. Trotzdem, sehen Sie, hier habe ich den Steckbrief des Täters. Ich wollte gern, dass Herr Mercier den mal ansieht, für alle Fälle. Aber Sie wissen doch, dass er nichts gesehen hat, ganz und gar nichts. Die einen glauben, sie haben gesehen und haben nichts gesehen, andere glauben, sie haben nichts gesehen. Und wenn man ihnen etwas Greifbares vor die Augen hält, erinnern sie sich plötzlich. Lesen Sie nur den Steckbrief. Oh, ich bin ganz sicher, dass ich nichts gesehen habe. Es ist wirklich schade, dass Herr Messier nicht da ist. Lassen Sie mir den Steckbrief doch hier. Ich werde ihn ihm zeigen. Sie haben keine Ahnung, wann er zurückkommt. Ach, das kann sehr spät werden. Ja, aber ich muss mich jetzt verabschieden. Ich habe noch zu tun. Ja, Sie haben vielleicht recht. Ich gehe lieber. Ich verlasse mich darauf, dass Sie es ausrichten, ja? Auf Wiedersehen, Herr Böhrer. Wiedersehen, Herr Inspektor. Pierre! Ach, du warst da? Hast du gelauscht? Pierre, das ist doch nicht wahr. Sag, das ist doch nicht wahr! Wovon redest du? Sprich dich schon aus. Fred hat mich nicht runtergelassen. Ich sollte durchaus nicht mit dem Inspektor reden. Zuerst habe ich nicht verstanden. Ich habe ihn bedrängt, ich bin wütend geworden. Und dann hat er mir alles erzählt. So ein gemeiner Hund. Sag mir, dass das nicht wahr ist, Pierre. Pierre, ich flehe dich an. Nein, es ist doch zu idiotisch, dass es dahin kommen musste. Es ist also wahr. Oh Pierre, warum hast du das getan? Du wolltest mich verlassen. Ich wollte dich behalten, um jeden Preis. Aber nicht um diesen Preis, das ist zu teuer. Es ist mir hinterher erst klar geworden, als Fred das Feuer gelegt hat. Da habe ich kehrt gemacht. Und alle haben mich für einen Helden gehalten. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hatte Angst. Das also ist dein Vertrauen zu mir? Ich hatte Angst, dich zu verlieren. Angst vor dem, was ja kommen musste. Was in diesem Augenblick ja vor sich geht. Man braucht dich nur anzusehen, um zu erraten, was du denkst. Was soll ich denn denken, mein armer Pierre? Ich bin so durcheinander. Du verachtest mich jetzt, stimmt's? Sag's doch, du verachtest mich. Und der Steckbrief? Ein Steckbrief von Fred. Ein Mord an einem Matrosen. Diesmal ein gelungener. Hier, lies mal. Jedes Kind erkennt Fred danach. Hast du dem Inspektor was gesagt? Natürlich nicht. Aber jetzt hat das nichts mehr zu bedeuten. Ruf ruhig die Polizei an. Wenn Fred verhaftet wird, wirst du es auch. Wenn du wüsstest, wie egal mir das jetzt alles ist. Ich auch. Du? Bin ich dir auch egal? Willst du sagen, dass du... Ich will dich nicht verlieren. Ich will nicht, dass du ins Gefängnis gehst. Georgette. Es muss etwas geschehen. Irgendwas, ich weiß nicht was. Wir werden mit Fred reden. Komm, er wird da oben schon ungeduldig sein. Da gibt's nichts mehr zu debattieren, Fred. Du schnürst dein Bündel. Ich rufe ein Taxi und du haust schleunigst ab, bevor Maurice wieder da ist. Und ich lasse mich an der nächsten Kreuzung vom ersten besten Bullen aufgreifen, was? Ich bin doch nicht blödsinnig. Ein ganz verkommenes Subjekt sind Sie. Nein. Auf die Moral kommen wir noch zurück, ja? Dass ich die Matrosen kalt gemacht habe, ist meine Sache. Wenn ich aber geschnappt werde, dann auch wegen Einbruch und so weiter. Und das geht auch euch an. Dann sitzt du nämlich mit drin, du heldenhaftes, dummes Luder, du! Entweder hilfst du mir, dass ich da rauskomme, oder wir gehen zusammen drauf. Lasst euch das ein für alle Mal gesagt sein. Verdammt nochmal, es ist doch dein eigenes Interesse, so schnell wie möglich zu verduften. Wenn Maurice deinen Steckbrief sieht... Du musst ihn ja nicht zeigen. Und wenn der Inspektor wiederkommt? Nicht vor morgen früh. Und ihr beide werdet mir schön dabei helfen, dass ich dann über alle Berge bin. Ich wäre längst weg, wenn nicht dieser verfluchte Mist passiert wäre. Redest du von dem Anruf vorhin? Ja. Jemand wollte mir einen Platz als blinder Passagier verschaffen. Auf einem Frachter nach Brasilien. Klar, als blinder Passagier muss man mehr blechen als ein gewöhnlicher. Sehr viel mehr. Wir waren uns über den Preis einig und vorhin habe ich gehört, der Frachter geht morgen früh in See. Dann klappt doch alles. Fahren Sie ab in Gottes Namen. Naja, bloß da ist ein Haken. Im letzten Moment hat der Schweinekerl seinen Preis erhöht. Er weiß, dass er mich in der Hand hat. Mit einem Wort, ihr müsst mir den Rest zuschießen. Wie viel? 5.000. Wo sollen wir die hernehmen? Ihr wollt mir doch nicht einreden, dass ihr nicht irgendwo 5.000 Piepen auftreiben könnt. Ich habe kein Geld mehr. Wenn's sein muss, von Maurice. Nein, mein Junge, das kommt nicht in Frage. Maurice ist mein Freund. Ja. Und du hast ihm das Leben gerettet, die alte Leier, ja. Aber seinetwegen bist du im Druck. Hättest du alles brennen lassen, würdest du deinen Teil kassiert haben und wärst nicht mehr hier. Und ich würde mir allein weiterhelfen, aber so. Und jetzt willst du mich abschütteln. Ich brauche 5 Riesen und damit basta. Stimmt, basta, auch für mich. Ich habe Nein gesagt. Tu, was du willst, aber lass Maurice ungeschoren. Mein Mann hat recht. So was Schönes, die Freundschaft. Die Freundschaft, Moment mal. Vielleicht steckt da sogar was drin. Pierres Freunde sind doch meine Freunde, hat er neulich zu mir gesagt. Er würde sie mir vielleicht borgen, wenn ich ihn darum bete. Ich würde ihm sogar eine Quittung darüber ausstellen. Auch das gibt's nicht, Fred. Ist dir lieber, wenn ich ihm unsere Lage auseinandersetze? Er hat mir neulich erst gesagt, er würde wer weiß was für dich tun. Der liebe alte Kerl. Vielleicht rückt er die 5.000 raus, damit du nicht ins Gefängnis musst. Das werden sie nicht tun. Wenn es meine letzte Karte ist, spiele ich sie aus. Du verfluchte Schwein! Du bist nicht der Mann dazu, mein kleiner Liebling. Pierre, hat er dir wehgetan? Nein, es ist nichts. Das ist nur eine Art Anzahlung. Das Weitere hängt von dir ab. Du treib es nicht bis zum Äußersten. Wenn du versuchst, mit Maurice zu sprechen, werde ich dich daran hindern, egal wie. Es gibt nur ein Mittel. Und du kennst es, den Zaster. Du hast den ganzen Abend und die ganze Nacht Zeit, darüber nachzudenken. Was ist das? Das ist Maurice, er kommt nach Haus. Woher weißt du das? Na, die Hupe, Mensch, du brauchst ja nur nachzusehen. Rührt euch nicht, ihr beiden! Sind Sie verrückt? Steck die Puste ein! Wenn es die Polypen sind... Gib's Rabatz. Also wenn du den Verrückten spielen willst, gib's sowieso Rabatz. Rühr dich nicht, sag ich dir. Georgette, geh runter und sieh nach, was los ist. Du, alter Freund, bleibst so lange hier. Guten Abend, Maurice. Guten Abend, Georgette. Ich komme reichlich spät. Aber wenn man sich bei jedem Kaufmann erst die Lebensgeschichte mit anhören... Aber was hast du? Bist du krank? Nein, ich bin nicht krank. Na, hör mal, du bist ja leichenblass. Ich sage dir, es ist nichts. Georgette, sieh mich an. Du hast geweint. Ach, wie kommst du darauf? Ich seh's doch. Du hast dich mit Pierre gestritten, nicht wahr? Wegen Fred, wette ich. Wer weißt du? Nur glaubst du vielleicht, ich habe nichts bemerkt? Seitdem Fred hier ist, ist Pierre nicht mit der Pinzette anzufassen. Ist er etwa eifersüchtig? Oh nein, darum handelt es sich nicht. Worum handelt es sich dann? Willst du nicht antworten? Bin ich nicht dein Freund? Oh, doch, Maurice. Na, los, los, los, gib dir schon einen Ruck. Erzähl ihm alles, dem alten Maurice. Das ist nicht möglich. So ernst ist es? Ja. Und kein Streit zwischen Pierre und dir? Dann geht es um Fred. Um Fred. Ich gehe gleich hin und hau ihm die Fresse ein. Maurice, Maurice, bitte nicht. Na, was ist hier los? Sag's mir schon. Ich bin da, um euch zu helfen. Das wisst ihr doch. Selbst wenn du erfährst, dass Pierre nicht der Mann ist, für den du ihn hältst? Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel. Wie habe ich damals gesagt? Auf Gedeih und Verderb. Selbst wenn... wenn eine Dummheit begangen hat. Eine wahnsinnige Dummheit. Etwas. Maurice. Maurice. Ich habe Angst. Sie sind beide oben allein. Fred hat einen Revolver. Du kannst Pierre retten. Du kannst ihn retten. Ich flehe dich an, erbarme dich. Er ist nicht schlecht. Georgette, Georgette. Beruhige dich. Ich tue alles, was nötig ist. Ich verspreche es dir. Aber ich kann nichts tun, wenn ich nichts weiß. Ich sag dir alles. Es fällt mir schwer, es zu erzählen, Maurice. Es war so, Pierre war ohne Arbeit und Fred. Und ich schwöre dir, Maurice, ich habe die reine Wahrheit gesagt. Verdammt nochmal. Angenehm ist sie gerade nicht. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Noch nicht. Ich muss überlegen. Maurice, Maurice, ich will Pierre nicht verlieren. Und zum Überlegen muss ich allein sein. Geh hinauf und sorge für Frieden zwischen den beiden. Sag ihnen, dass der gute Maurice von nichts etwas ahnt. Los, los, geh schon rauf. Ja, ja, ich gehe. Polizeipräsidium. Ich möchte Inspektor Berndy sprechen. Er ist gerade zurück. Ja, geben Sie ihn mir, schnell. Es ist dringend. Hallo? Sind Sie es, Herr Inspektor? Maurice Mercier. Ja, ja, ich habe den Steckbrief gesehen. Halten Sie sich fest. Kein Zweifel möglich, es ist unser Gast. Nein, kein Zufall. Im Gegenteil. Er ist hierher gekommen, sich zu verkriechen, weil er gedacht hat, es wäre der letzte Ort, wo Sie ihn suchen würden. Keine Zeit, Ihnen das alles jetzt am Telefon zu erklären. Er ist oben in seinem Zimmer. Immerhin ist er schon misstrauisch geworden. Es ist eilig, machen Sie schnell. Ja, einverstanden. Ich werde versuchen herauszubekommen, ob er eine Waffe bei sich hat. Ja. Was gibt's? Ich bin's. Maurice, haben Sie einen Moment Zeit? Kommen Sie rein. Pierre nicht da? Sie waren beide eben noch da, er und Georgette. Georgette ist plötzlich schlecht geworden. Pierre hat sie in ihr Zimmer gebracht. Fein. Da können wir ja ungestört miteinander reden. Sie haben mir etwas zu sagen? Was Besonderes? Erlauben Sie. Ich mache die Tür zu. Da. Und jetzt kann ich es dir unter vier Augen sagen. Du bist ein ganz großer, verfluchter Schweinehund, du elender Verbrecher. Was ist? Einbruch, vorsätzliche Brandstiftung, Mordversuch und vollendeter Mord. Das wird teuer, du Schurke. Ei, wie ich sehe, haben sie dir alles gebeichtet. Rück die 5000 Piepen raus und ich verdufte. Erst versucht der feine Herr, mich lebendig zu verbrennen und dann soll ich obendrein dafür bezahlen. Mach kein Geschwafel! Falls du die Bullen noch nicht gerufen hast, willst du doch die Sache in Ordnung bringen, oder? So ist es. Aber die Bullen habe ich auch gerufen. Das ist nicht wahr. Einmal lässt du deinen kleinen Kumpel nicht ins Loch gehen und dann wärst du jetzt nicht hier. Ich habe dir gesagt, ich bin hier, um die Sache in Ordnung zu bringen. Also was denn? Was willst du? Worauf wartest du? Was soll der ganze Hokuspokus? Hörst du? Die Bullen. Das sollst du mir büßen. Boris, bist du verletzt? Ist er tot? Weiß nicht. Gloria. Was ist passiert? Wer ist das? Es ist der, von dem ich am Telefon gesprochen habe, Herr Inspektor. Unser Gast. Ich beobachtete ihn vom Flur aus. Seine Zimmertür stand offen. Und da ich wusste, was ich wusste, hatte ich den Revolver aus der Kasse bei mir. Er hat sie kommen sehen, Herr Inspektor, durch das Fenster. Er hat versucht zu fliehen, die Pistole in der Hand. Ich wollte ihn daran hindern. Er hat zuerst geschossen. Da habe ich zurückgeschossen. Sie haben ihn gut getroffen. 2 Kugeln. Eine mitten ins Herz. Er hat nicht mal Zeit gehabt, Uff zu sagen. Ich habe in Notwehr gehandelt. Das wird niemand bestreiten. Dazu bin ich ja da. Aber Frau Perreux, was haben Sie denn? Entschuldigen Sie. Mir dreht sich alles im Kopf. Sie gehört nicht hierher. Bringen Sie wieder in euer Zimmer, Pierre. Ja, ja. Komm, Georgette. Bei all den Aufregungen, die sie gehabt hat, die Ärmste, als sie heute Nachmittag da waren, Herr Inspektor, da hatte der Kerl sie als Geisel in seinem Zimmer behalten. Ach so, daher. Er war mir so merkwürdig vorgekommen, Ihr Freund Pierre. Jetzt verstehe ich erst, dass er nicht den Mund aufgemacht hat. Er hatte es verdammt eilig, mich von hinten zu sehen. Versetzen Sie sich in seine Lage. Ein feiner Halunke. Schade, dass Sie ihn ins Herz getroffen haben. So werden wir nie erfahren, ob er Komplizen gehabt hat. Nein, nie. Übrigens, unter uns, wenn Sie wüssten, wie wurscht uns das ist, Pierre und mir. Sie hörten Auf Gedeih und Verderb von Louis C. Thomas. Es sprachen Pierre Perreux, Knut Reschke, Georgette Perreux, Gesche Schmoll, Fred, Wolfgang Dräger, Maurice Mercet, Utz Richter und als Inspektor Bernier Alexander Welbert. Die Übersetzung besorgte Maria Frei, die Bearbeitung und Regie Rolf von Goth und dieser Krimi lief erstmals am 29. November 1970 im ersten Programm des Senders Freies Berlin. Doch, meine Damen und Herren, schalten Sie Ihr Gerät noch nicht ab. Verweilen Sie noch einen Augenblick an Ihren Lautsprechern. Richtig, verweilen Sie, denn über eine der Figuren wollte ich Ihnen ja noch etwas erzählen. Entweder hilfst du mir, dass ich da rauskomme, oder wir gehen zusammen drauf. Das ist Wolfgang Dräger als der fiese Fred im Hörspiel. Ist dir lieber, wenn ich ihm unsere Lage auseinandersetze? Wolfgang Dräger war ein häufig besetzter Synchronschauspieler. Über 1000 Einsätze hatte er in Serien und Filmen. Ein sehr bekannter New Yorker Komiker ist hierzulande mit seiner Stimme verbunden. Kennen Sie den schon? 2 uralte Damen sitzen im Hotel mit Vollpension, sagt die eine zur anderen. Wissen Sie, ich finde das Essen hier einfach katastrophal, sagt die andere. Ja, stimmt, und diese winzigen Portionen. Und wenn Sie mich fragen, so sehe ich im Wesentlichen das Leben. Ja, das ist natürlich Weltstar Woody Allen. Ja, und für mich ist noch ein anderer Witz von allergrößter Bedeutung. Er lautet so, wenn ich mich erinnere. Ich möchte nie einem Club angehören, der Leute wie mich als Mitglied aufnimmt. Wolfgang Dräger sprach Woody Allen in 36 seiner Filmkomödien. 1965, Allens erster Kinofilm hieß What's New, Pussycat? Bei uns, was gibt's Neues, Pussy? Wir hören jetzt Wolfgang Dräger viel später in einem Interview aus den Nullerjahren. Er erinnert sich an seinen ersten Kontakt mit Woody Allen. Ich habe damals so verrückte Typen gesprochen, Stotterer und also Psychopathen und sowas habe ich alles gesprochen, also ein bisschen verrückte Leute. Und da hat man gesagt, naja, da könnte der Dräger, könnte da drauf liegen. Ja, da habe ich noch nicht mal Probe gesprochen, die haben mich gleich damit besetzt und das, seitdem spreche ich Woody Allen, seit Pussycat. Ja, Wolfgang Dräger sprach Woody Allen zwischen 1965 und 2006 und das war längst nicht alles. Er sprach auch Dudley Moore, James Cagney, Roman Polanski in Chinatown und viele, viele, viele mehr. Dräger wurde 1928 geboren. Mit Ende 20 steht er vor der Kinokamera für 2 Kindermärchenfilme. Und dann sag ich, Tischlein, deck dich. 1958 dann folgt eine Kinokomödie mit Wolfgang Dräger. Die war für Erwachsene, eine Militärklamotte. Piefke, der Schrecken der Kompanie. Flötkolben, Alfred. Hier, Ja, und das Scheue hier, da ganz am Schluss, das kam von Wolfgang Dräger. Seine Figur hieß Alfred Lötkolben. Und das ist schon mal lustig. Eine kleine Rolle für Dräger, denn der Star dieses Films war Harald Junke als Piefke, der Schrecken der Kompanie. Und um ihn herum gesellten sich als seine Kameraden viele damals junge Berliner Schauspieler, die sich noch jahrzehntelang ewig in Berliner Synchronateliers wieder treffen sollten. Etwa Bruno W. Pantel, Harry Wüstenhagen, Erich Fiedler oder hier im Clinch mit Wolfgang Dräger als Alfred, Wolfgang Völz. Komm, Piefke, du Paganini, hilf mir mal die Stiefel ausziehen. Ich kann doch nicht mit den Dingern ins Bett gehen. Ja. Warum nicht? Piefke muss ja auch mit Helm ins Bettchen, weil er nicht runterkriegt. Das ist die Stelle im Film, wo man mit vereinten Kräften Wolfgang Völz die Stiefel ausziehen will und Piefke Junke durch den Rückstoß mit dem Oberleutnant zusammenkracht. Wolfgang Dräger sah man danach nur noch ganz selten im Kino und Fernsehen. In manchen Hörspielen des SFB und des RIAS aus den 60ern war er dabei. Doch seine Arbeit im Synchronstudio nahm zu. Es gehen mir zurzeit die merkwürdigsten Dinge durch den Kopf, vielleicht, weil ich 40 geworden bin. Vielleicht stecke ich in einer Lebenskrise oder sowas, keine Ahnung, aber ich habe keine Angst vor dem Alter. Wolfgang Dräger wurde so sehr zu Woody Allen, bildlich gesprochen, dass man seine Stimme überall dort einsetzen konnte, wo es lustig zuging. Dräger spielte die etwas überspannten, aber grundsympathischen Figuren. Dann hört mal, was los ist. Ich habe mit Ingrid Schluss gemacht. Ich war das fünfte Rad am Wagen. Gestern donnert mir einer an meinen Wagen rein. Eine kleine Sache, 4 Wochen Reparatur. Und heute kündige ich mir meine Wirtin. Ich habe auch schon eine neue Bude, da kann ich aber erst in 3 Wochen rein. Hier synchronisiert Wolfgang Dräger sogar einen deutschen Film. Eine Komödie, die man mit seiner Stimme aufpeppen wollte. Ein lustiger Heimatfilm mit Schlagermusik. Grün ist die Heide von 1972 mit Schallplatten-Superstar Roy Black. Ich habe dein tolles Haus gehabt in der Heide von irgendeiner Tante mütterlicherseits. Ich bin noch nie dort gewesen. Ja, Klamotten wie diese wurden damals im Akkord gedreht und es war in dieser Zeit üblich, dass sich alle Darstellerinnen und Darsteller hinterher selbst nachsynchronisierten. Nur bei einer Figur, dem trotteligen Kumpel von Heidesänger Roy Black, entschied man sich nicht für die eigene Stimme des Darstellers, sondern für Wolfgang Dräger, den man also in diesem deutschsprachigen Film nie sah, sondern nur hörte. Wir werden in einem kleinen, verwilderten Gärtchen sitzen, dem Summen der Bienen lauschen und uns in den Schoß der Mutter Natur kuscheln. Ja, die Geschichte ist, 3 Freunde fahren in die grüne Heide, doch dann, Monster-Plot-Twist, das Haus von Roy Blacks Tante mütterlicherseits ist ein Kuhstall. Ich gehe ins Heidemuseum. Diese Gammeleie, die macht mich verrückt. Ich will endlich mal ein bisschen Kultur atmen, ja, mich an schönen Dingen erfreuen. Mhm. Dieser Stall hier, der fällt mir auf den Wecker. Du interessierst dich für Kultur? Allerdings! Grün ist die Heide, ein seltsamer Film mit erstaunlich viel Musik an unpassenden Gelegenheiten, aber veredelt durch den Synchronsprecher Wolfgang Dräger. Wie geht es eigentlich zu beim Synchronisieren? Die Berliner Synchronateliers Mitte der 70er Jahre. Das ZDF begleitet für eine Filmdokumentation die Arbeit von Dräger. Keine Sorge, Mr. Ramsen, ich erwische Mola. Und wenn ich zu Fuß gehen muss, nach Belutschistan. Ein seltener Beitrag, kaum bekannt außer unter beinharten Fans. Und tatsächlich sieht man Wolfgang Dräger, Wolfgang Völz, Arnold Marquis und Friedrich G. Beckhaus bei der Arbeit über die Schulter. Wir versuchen es jetzt mal. Das ist ein harter Job hier. Keine Sorge, Mr. Ramsen. Und man sieht, wie alle Synchrondarsteller, wie damals üblich, gleichzeitig vor dem Mikrofon stehen, auf die Leinwand schauen und Take für Take, Schnipsel für Schnipsel eine Comedy-Serie eindeutschen. Wolfgang Dräger spricht David Jason, einen britischen Komiker, der als Edgar Briggs, das Ass der Abwehr, einen tölpelhaften Geheimdienstagenten mimte. Hier hören wir, wie Wolfgang Dräger aus der Regie noch einen wichtigen Hinweis zur Schlusspointe bekommt, wo der Agent in einen See stolpert. Wölfchen, das ist der Schluss des Films. Ja, du nimmst dir alles, wenn du reinfährst und nicht einen ganz komischen Laut von dir bringst, ja? Und das lässt sich Dräger nicht zweimal sagen. Keine Sorge, Mr. Ramsen, ich erwische Muller. Und wenn ich zu Fuß gehen muss nach Belutschistan. Prima. Wunderbar, großartig. Dankeschön. Ja, ich bin der gleichen Meinung, das geht nicht besser. Welcher Komödiant macht heute noch solche Töne? Herrlich. Neben Berlin wird auch Hamburg zu Drägers Haupteinsatzort als Synchronsprecher. Er wird die Stimme von Bibo, dem gelben Vogelwesen aus der Sesamstraße, einer NDR-Produktion fürs Kinderfernsehen. Und falls der gelbe Bibo mal auf das blaue Krümelmonster traf, dann waren möglicherweise Wolfgang Dräger und Alexander Welbert gemeinsam im Studio. Und die kannten sich aus Auf Gedeih und Verderb. Denn in unserem SFB-Krimi waren ja auch beide dabei. Welbert als der Inspektor Bernier mit der tiefen Stimme. Wolfgang Dräger hörte man zudem seit den 70ern in Hörspielproduktionen des Hamburger Europa-Verlags auf Schallplatten und Kassetten, vorwiegend für Kinder. In Flash Gordon etwa oder Die tödliche Begegnung mit dem Werwolf. Ja, in den Funkfüchsen war er dabei. In TKKG, da war er Kommissar Glockner. Und er löste den Schauspieler Horst Frank ab als Kommissar Reynolds in den 3 Fragezeichen-Abenteuern. Und ich glaube, das könnte der Grund sein, warum die sogenannten Kassettenkinder Wolfgang Dräger unter tausend Stimmen heraushören könnten. Denn diese Kinder der 70er und frühen 80er Jahre haben Piefke, der Schrecken der Kompanie oder Grün ist die Heide, nie gesehen. Vermutlich. Ich fühle, dass ich gewinne, je älter ich werde. Ich werde sicher eher mal dieser männliche Jul Brönner-Typ als der vornehme Herr mit den grauen Schläfen und der roten Nelke. Wolfgang Dräger synchronisierte in den 2010er Jahren letztmalig. Mit dem Hörspiel Auf Gedeih und Verderb erinnerten wir an diesen Schauspieler, der vor 2 Jahren, im Januar 2023, im Alter von 95 Jahren in Hamburg verstorben ist. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge, zuerst in der ARD-Audiothek. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen. Das Hörspiel Auf Gedeih und Verderb organisierte uns der RBB. Das wär's für heute. Und falls Sie bis kommenden Donnerstag noch mehr historische Krimis aus alter Zeit hören wollen, die ARD öffnet ihre Archive in den Podcasts Auf der Spur, Schlechte Gesellschaft oder Knallhart. Alle hier nebenan in der Audiothek. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns also wieder in einer Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und damit darf auch ich mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.